بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم، وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und alles, was auf der Erde ist. Ihm gehört die Herrschaft und ihm gehört alles Lob. Und er hat zu allem die Macht. Er ist es, der euch erschaffen hat. So gibt es unter euch Ungläubige und gibt es unter euch Gläubige. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen und euch gestaltet und dabei eure Gestalten schön gemacht. Und zu ihm ist der Ausgang. Er weiß, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und er weiß, was ihr geheim haltet und was ihr offenlegt. Und Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Ist zu euch nicht die Kunde von denjenigen gekommen, die zuvor ungläubig waren und dann die schlimmen Folgen ihres Verhaltens kosteten? Und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Dies, weil ihre Gesandten immer wieder zu ihnen mit den klaren Beweisen kamen. Sie aber sagten: Sollen etwa menschliche Wesen uns recht leiten? So wurden sie ungläubig und kehrten sich ab. Doch Allah bedurfte ihrer nicht, und Allah ist unbedürftig. Und lobenswürdig. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Diejenigen, die ungläubig sind, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. Sag, aber ja doch, bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Hierauf wird euch ganz gewiss das kundgetan, was ihr getan habt. Und dies ist Allah ein Leichtes. Darum glaubt an Allah und seinen Gesandten und das Licht, das wir hinabgesandt haben. Und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Am Tag, da er euch zum Tag der Versammlung versammeln wird, das ist der Tag der Übervorteilung. Wer an Allah glaubt und rechtschaffen handelt, dem tilgt er seine bösen Taten. Und den wird er in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. das ist der großartige Erfolg. Und diejenigen, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind die Insassen des Höllenfeuers, ewig darin zu bleiben. Ein schlimmer Ausgang. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون Kein Unglück trifft jemanden, außer mit Allahs Erlaubnis. Und wer an Allah glaubt, dessen Herz leitet er recht. Und Allah weiß über alles Bescheid. Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Wenn ihr euch jedoch abkehrt, so obliegt unserem Gesandten nur die deutliche Übermittlung der Botschaft. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون O, die ihr glaubt, unter euren Gattinnen und euren Kindern gibt es welche, die euch Feind sind. So seht euch vor ihnen vor. Wenn ihr aber verzeiht, nachsichtig seid und vergebt, gewiss, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Euer Besitz und eure Kinder sind nur eine Versuchung. Allah aber, bei ihm gibt es großartigen Lohn. Daher fürchtet Allah, soweit ihr könnt, und hört zu und gehorcht, und gebt Gutes für euch selbst aus. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Wenn ihr Allah ein gutes Darlehen gebt, wird es euch vervielfachen und euch vergeben. Und Allah ist stets zu Dank bereit und nachsichtig. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Allmächtige und Allweise.